Besonders interessant ist die 1889 erschienene Erzählung La Fille de Lilith, die Tochter Liliths von Anatole France, weil sich in ihr die mythische Ebene mit der konkreten Wirklichkeit, mit Glaube und Wissenschaft durch einen geschickten Kunstgriff verbindet. Ari, ein junger Mann, legt, von Gewissensnot getrieben, seinem einstigen Lehrer, einem gelehrten Geistlichen, seine Lebensbeichte ab. Er ist in die Fänge einer Frau geraten, deretwegen er seine Braut verlassen und seinen besten Freund verraten hat. Sie heißt Laila, ist orientalischer Herkunft, und über ihrem ganzen Wesen liegt etwas rätselhaft Unwirkliches. In der Tat, in dem Ausdruck ihrer goldenen Augen, aus denen von Zeit zu Zeit Garben von Funken aufsprühten, in den Linien ihres rätselhaften Mundes, in dem Gewebe ihrer zugleich bräunlichen und schimmernden Haut, in dem unregelmäßigen und doch harmonischen Spiel ihrer Glieder, in der lustigen Leichtigkeit ihrer Schritte, ja selbst in den entblößten Armen, an denen unsichtbare Flügel befestigt schienen, kurz, in ihrem ganzen glühenden, fließenden Wesen lag ein gewisses Etwas, das mit der menschlichen Natur in Widerspruch stand. Sie erschien mir wie ein geringeres und zugleich höheres Geschöpf als die Frau, die uns Gott in seiner unerforschlichen Güte zur Gefährtin in diesem irdischen Jammertal erschaffen hat. Die bekannten Requisiten der Femme Fatale werden vorgeführt. Die sinnliche und himmlische Wollust ihrer Umarmungen, ihr Kuss, der die Unendlichkeit umfasst, aber sie selbst ist unempfänglich für die Liebe, die sie erweckt, und kennt keinen Begriff von Moral. Sie verlässt den Geliebten so bedenkenlos, wie sie vorher dessen Freund verlassen hat. Der Doktor der Theologie, der anfangs dieser amorösen Verstrickung nur widerwillig lauscht, ist wie elektrisiert, als ihm dämmert, dass dieses rätselhafte Geschöpf seine eigene durch das Studium der Heiligen Schriften gewonnene Erkenntnis einer präadamitischen Rasse bestätigt, deren Ahnherrin Lilith ist, Adams erste Frau. Lilith verließ Adam vor dem Sündenfall und entging deshalb dem göttlichen Fluch. Sie hat keine Seele, die erlöst werden muss. Sie kennt weder Schmerz noch Tod, weder Sünde noch Schuld. Die Laila der Erzählung sagt von sich, dass sie sehr alt sei und dass ihre Mutter und Schwester Töchter Gottes seien. Das Amulett, das sie zurückließ, gibt dem Geistlichen die letzte Gewissheit. Er entziffert den Text der altpersischen Schriftzeichen. Gebet Lailas, der Tochter Liliths. Mein Gott, versprich mir den Tod, damit ich das Leben genieße. Mein Gott, schenke mir Reue, damit ich Freuden genieße. Mein Gott, mache mich den Töchtern Evas gleich.